Hat jemand was gehört? Nein, mach Aufzeichnung dran. Ich nicht. So, einen wunderschönen guten Abend euch allen. Entschuldigt bitte, dass ich statt 7 Uhr um 20 nach 7 dazugekommen bin, aber heute hatte ich Kinder bringen, plötzlich, weil es meiner Frau nicht so doll geht und deswegen. Okay, Sigi, kannst du noch schon mal eben dann erzählen, was jetzt gerade schon gelaufen ist? Ja, kein Problem. Wir haben also entweder das Vetter unterhalten, wo eben oben die Pressemitteilung im Entwurf drinsteht und dann sind ja die zwei Entwürfe, über die wir uns am Montag schon mal kurz über unterhalten haben. Dann müssen wir jetzt einfach die weitere Vorgehensweise abstimmen oder endgültig sagen, welchen Entwurf wir nehmen. Am Montag haben wir dann den ersten Entwurf da ausgesprochen. Aber wie gesagt, mir ist das ziemlich egal. Hauptsache, wir finden eine Sprachregelung und können die Aktion mit starten. Habe ich das richtig verstanden? Du bist für den Entwurf, der nicht von dir ist? Ich bin grundsätzlich für alles, aber am Montag hatten wir sich für meinen Entwurf ausgesprochen. Das ist mir aber wirklich ziemlich egal. Ich glaube, das ist allen hier ziemlich egal. Was sagt denn der Rest? Ich finde das Format, also von Sigis ursprünglichem Entwurf, also dieses Format, dass er die Fragen so nochmal formatiert hat, das finde ich ganz gut. Sonst ist es mir eigentlich auch egal, weil die inhaltlich ja praktisch dasselbe sind, nur halt dieses, dass man die Fragen immer, auf die wir eigentlich antworten wollen, nochmal eben in so einer Liste hat. Also wenn Harald das jetzt genauso sagt, dann brauche ich mir nicht mehr die Mühe machen, das nochmal genau zu prüfen und dann sollten wir das nehmen. Ja, ich sehe das auch so. Ja gut, dann haben wir es doch, schnelle Entscheidung. Also um die Sache vielleicht auch abzudürfen, ich bin gerne bereit, wenn wir uns auf irgendeinen jetzt auf den Entwurf von mir aus einigen, den entsprechend dann auch zu großem Papier zu bringen und mir die Adressen von den Bürgermeistern rauszusuchen und die Dinge dann zu verschicken. Das wäre der eine Teil. Der zweite Teil wäre dann eben die Pressemitteilung. Das ist ein Hammerangebot und wenn niemand was dagegen hat, dann solltest du das einfach machen. Also nur eine Kleinigkeit, in dem zweiten Text, da steht dieses sprechen uns genau wie die und im ersten steht analog. Und dieses mit dem analog, das hört sich, finde ich, von der Begrifflichkeit ein bisschen komisch an. Das geht zwar grundsätzlich, aber das genau ist einfach leichter zu verstehen. Okay, trotzdem möchte ich nochmal auch für die Aufzeichnung sagen, worum es eigentlich geht. Es geht um einen Entwurf, mit dem die Gemeinden, Städte und Gemeinden angeschrieben werden sollen, mit dem Titel Auskunft über die Speicherung von Daten natürlicher Personen für werbliche Zwecke. Mit diesem Schreiben möchten wir von den jeweiligen Städten und Gemeinden erfahren, wie mit den Daten verfahren wird, ob es also Opt-out oder Opt-in ist, also sprich, muss ich erstmal zustimmen, damit meine Daten freigegeben werden oder werden sie nur auf meinen persönlichen Wunsch nicht freigegeben? Und Sigi würde dann die einzelnen Städte und Gemeinden anschreiben und Pressemitteilung steht ja auch noch, sagst du? Ja, da hatten wir überlegt, von dem ersten Brief den ersten Absatz zu nehmen. Also im gleichen Fett steht ganz oben ja der erste Damen und Herren. Da habe ich noch ein bisschen was rumgeschrieben, der grüne Text im Prinzip ja dann. Und daraus meine ich, sollte man eine Pressemitteilung machen, damit man auch die Einwohnermeldeämter bzw. Bürgermeister unter Druck setzt, dass die wissen, dass die Geschichte pressemäßig begleitet wird. Jo, sollten wir machen. Wir sollten uns jetzt einfach mal auch so eine Liste anfertigen, welche Journalisten da von uns direkt informiert werden. Du hast da sicherlich noch ein paar mehr Ideen, an wen ich das schicken könnte, richtig? Also wir müssen auf jeden Fall die Bocholter Zeitung nehmen. Da wir jetzt als Preisberater sprechen, Bocholter Zeitung wäre der Herr Knapp. Borkener Zeitung auch an die Kreisredaktion im Prinzip. Und ich bin mir nicht ganz sicher, in Gescher meine ich. Warte mal kurz, ich schreib's mal eben kurz mit. Wie heißt das? Bocholter Volksblatt, ne? Borken Bocholter Volksblatt. BBC. Dann haben wir noch die Borkener Zeitung. BBV. Aber die kann man das nicht einfach an die Münsterland Zeitung selber schreiben? Die haben doch so eine Rubrik Kreis Borken. Die erscheint aber nicht in jeder Zeitung. Bitte? Die erscheint nicht in jeder Zeitung, weil das sind unterschiedliche. Also die BBV ist zum Beispiel stark an die Rheinische Post angegliedert. Borkener Zeitung weiß ich nicht genau. In Gescher zum Beispiel gibt es meiner Meinung nach die Großfelder Zeitung. Und in Gronau bin ich mir nicht sicher. Die haben mit Sicherheit eine eigene Zeitung, oder? Ach so, ich dachte, es wäre hier in der Region fast alles Münsterland-Zeitung mit unterschiedlichen Lokalteilen. Nein, ist nicht so. Ich versuche das mal eben rauszufinden. Deswegen mein Vorschlag war ja, dass wir auch dann gemeinsam an so einer PM und an solchen Texten sofort arbeiten, damit es nicht am Ende an einem hängen bleibt. Also die Münsterland-Zeitung ist für die Nordkreisbereiche Ahaus, Lechen, Frieden, Stadtlohn, Südlohn und die anderen Bereiche sind wieder anders. Auch in Gronau gibt es wieder irgendwie eine andere Teilausgabe. Dann sehe ich hier die Westfälischen Nachrichten. Genau. Gibt es denn irgendwie eine Hauptlokalzeitung in Gronau oder haben die mehrere? Ich weiß das wirklich nicht in Gronau. Guck mal gerade in Google. Also in Gescher weiß ich ganz sicher, gibt es die Kurzschulerzeitung. In Gronau ist also auch Westfälische Nachrichten. Deswegen habe ich schon aufgeschrieben. Und ich würde auf jeden Fall auch so eine Mitteilung an WMW schicken. Bitte wohin? WMW. Ach so, ja. So, Coesfelder Zeitung, kann da jemand mal eben die Domain raussuchen, wie die heißt? Geht auch über die WN. Okay, dann brauche ich also nur WN anschreiben. Ja, also WN, Münsterland Zeitung, Borkener Zeitung und BBV. Ja, BBV. Aber das ist das, was ich mal in meinem Vortrag ja auch kurz angesprochen habe. Mal sehen, vielleicht hat die nächste Woche Zeit, dann könnte ich die Versuche vielleicht erledigen. Wir sollten uns wirklich mal über alle Schritte, die wir hier so haben, ein Verzeichnis machen, mit Anschriften, mit entsprechenden Redakteuren. Und es gibt in jedem Ort ja auch immer noch, so wie bei uns hier auch, Wochenkurier, Stadtkurier und so weiter. Ich glaube, so eine Übersicht ist ganz hilfreich. Okay, was haben wir denn dann noch zu bieten? Jetzt haben wir im Prinzip nur 4 Adressen, an die ich mich wenden kann. Und Radio WMW wird sich da nicht viel von annehmen. Die machen das gerne. Ja, also ja, das musst du aber noch lernen, Sigi. Sigi, du bist ja bei der CDU gewesen. Und wenn WMW ist nicht politisch, es sei denn, die CDU will was berichten. Das hat man mir schon so gesagt, ja. Aber da kann ich im Vorfeld gleich nochmal mit dem einen oder anderen telefonieren. Das wäre natürlich eine gute Nummer. Also wir schicken es einfach hin, aber wenn du natürlich dann Kontakte hast, dann umso leichter. Ja, ich werde da vorher nochmal mit telefonieren. Ich bin in Berlin mit Rotterdam gut und mit dem, was er jetzt mit Mansfeld. Ja, auf jeden Fall, da kann ich mit dem einen oder anderen noch telefonieren. Okay, also mit den 4 noch, oder sollen wir noch, fällt einem noch was ein, was man eben recherchieren kann, welche Zeitung wir angehen können? Wochenpost kannst du noch mit aufnehmen. Wochenpost in wo? Die Werbezeitung. Im westfälischen Münsterland, Wochenpost heißt es einfach, Wochenpost online im Internet. Und ich schreibe einfach dann Redaktion@ an. Ich mache jetzt mal eben mein Push-to-Talk aus, weil gleichzeitig tippen und Taste drücken ist doof. Moment. Also man sollte also die Punkte dieser kleinen Zeitungen, die ja wirklich kostenlos verteilt werden, nicht schätzen. Also du erreichst dann in einem größeren Leserkreis teilweise als in der Tageszeitung. Ja, die Wochenpost wird hier sehr viel gelesen. Die werden alle, hier gibt es dann noch den Bocholter Kurier und den Stadtkurier und die haben also eine wesentlich höhere Verbreitung noch als die Tageszeitung. Die Tageszeitung wird in Rede bei rund 38% aller Haushalte gelesen. Diese Käseblättchen, wie ich immer sage, die liegen tatsächlich zweimal die Woche in jedem Briefkasten. Ja. Hallo? Ich würde auch dann den Bocholter Report mit dem Stadtkurier dann unternehmen. Okay, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ah, okay, ja. Läuft jetzt. Okay. So, ich schreibe mal eben mit Bocholter. So, alle mal helfen. Von Hallo Borken bitte die Redaktionsadresse. Die beziehungsweise Domain halloborken.de. So, was hast du gerade gesagt, Sigi? Sigi, wen noch? Bocholter Kurier. Bitte mal eben, wie gesagt, Domain raussuchen, dass da direkt Redaktion@. Super. Und meine andere heißt Stadtkurier. Guck dir mal sofort nach. Und Stadtkurier ist wovon? Da geht hier auch Bocholt, Isselburg, Wurlo, die ganze Ecke. Okay. Gut, ich widme mich dann, lese schon mal hier PM. Ich habe hier was gefunden, mein Stadtkurier. Das ist auch genau diese Region. Ja, das ist. Da habe ich die Adresse gerade ins Bett eingetragen. Danke. Hat denn jemand noch was an der Pressemitteilung zu kritteln? Also nehmen wir jetzt als Pressemitteilung den ersten Abschnitt da, oder? Ja, diesen grün-blauen Text. Ach so. Danke. Also ich wäre für den ja meistens grünen Text, weil das blaue ist, meine ich, ein bisschen schwarz. Okay, jetzt habe ich das gerade weggemacht. Sorry. Also du meinst, auch der Deutsche Städtetag lehnt das Meldegesetz ab? Ja. Gebe ich dir nicht ganz unrecht. Ist jemand anderer Meinung? Nochmal habe ich jetzt nicht verstanden, worum es geht dabei. Ich glaube, Sigi möchte darauf hinaus, dass die Pressemitteilung sehr lang ist. Und sehr lange Pressemitteilungen, ist auch so meine Erfahrung, werden nicht mal bis zum Ende gelesen. Da ist zum Beispiel der Schwafelabsatz drin, auch der Deutsche Städtetag lehnt das Meldegesetz ab. Das ist ja super. Wir wollen ja über die Borkener sprechen und die Gemeinden, Städte und Gemeinden hier. Und ich glaube, dass es tatsächlich nicht wichtig ist. Und deswegen haue ich das Ding jetzt raus, wenn nicht jemand Gegenrede schreit. Ich bin dagegen, weil das mich unterstützt, dass die Piraten sich auf einer Ebene bewegen, die nicht sozusagen egoistisches Interesse jetzt ist, sondern wir eben mit beispielsweise an der Stelle auch dem Deutschen Städtetag übereingehen. Können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, auch der Deutsche Städtetag lehnt das Meldegesetz ab, Punkt. Ja, die ganzen Zitate und so ziehen das unnötig in die Länge, finde ich. Ja, da bin ich auch einverstanden. Wobei ja journalistisch ein Zitat einen davor schützt, noch Quellen zu belegen, aber ich glaube, das dürfen wir uns erlauben. Ja, wenn jemand da uns misstraut, kann er ja selber nachschauen. Ja, das ist eine gute Idee. So wie die Bocholter, so wie er heißt Bocholter Report und die Adresse habe ich dir da reingeschrieben. Wo hast du die hingeschrieben? In Mandel. Warum schreibst du ihn da ins Bett rein? Besser ins Bett, weil da ist es dann auf jeden Fall erhalten, denn im Mumble ist noch jetzt vorübergehend. Was passiert? So, schön. Müssen nun ausdrücklich der Weitergabe ihrer Daten widersprechen. Das ist okay nach unserer Auffassung. Das muss rein. Auch der Deutsche Städtetag lehnt das Meldegesetz ab. Moment, nach Rücklauf der Antworten werden wir uns über die Presse die Ergebnisse veröffentlichen. Okay. Dann können wir den Klammeransatz auch entfernen hier, ne? Hatte ich einen Klammer gesetzt, ja. Okay, dann darf ich den löschen. Okay. So, HB muss Pressemitteilung. Und wann ist das Ding rausgegangen? Würde ich morgen früh direkt machen. Lass uns nochmal eben kurz noch ein bisschen drüber nachdenken. Die entscheidende Frage ist, der Informationsmehrgehalt der Presse ist, dass die Piraten im Kreis Borken aktiv werden und sich ums Meldegesetz kümmern. Und dafür brauche ich noch einen Titel. Also ein schönes Schlagwort. Was machen die Piraten aus dem Kreis Borken? Engagieren sich für den Datenschutz? Piraten im Kreis Borken, Doppelpunkt, Anführungszeichen, und dann nehmen wir unseren Slogan, irgendwie wie gesagt, meine Daten gehören mir. Na, ist gut. Mal ist nicht schlecht, aber da fehlt mir noch was. Das ist ja dann üblicherweise Pressemitteilung der Piratenpartei Kreis Borken. Wie verfahren unsere Städte und Gemeinden mit unseren Daten? Wir fragen nach. Die Überschrift wirst du aber nie kriegen, ne? Bitte? Die Überschrift wirst du nie kriegen. Nee, das ist also mir klar. Ich muss gemeint von mir, ne? Nur die Überschrift wird er nicht nehmen. Wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwas, muss nicht jetzt von mir sein. Aber wenn du jetzt schreibst, Piraten, Anführungszeichen, bla bla bla, unsere Daten oder meine Daten gehören mir, die Sonnenüberschrift würdest du kriegen. Okay, es war jetzt gar nicht mal, meine Daten gehören mir. Ja, okay. Ich wollte jetzt einen Titel für eine Pressemitteilung haben. Ich denke jetzt nicht nur an die Presse, sondern auch das, was passiert, der bei uns auf der Seite steht. Meine Daten gehören mir, wir fragen nach. Da kommt das, meine Daten gehören mir, wir fragen nach. Was ist mit dem, wir fragen nach dem Umgang mit dem Meldegesetz. So, das Meldegesetz muss unbedingt in den Titel rein. Das hört sich doch gut an. Ja. Was ist hier in Zeile 29 da? Also nach unserer Auffassung, also da sollte man sich, glaube ich, dann eben für eine Formulierung entscheiden, entweder nach unserer Auffassung oder nach Auffassung der Piraten. Ich hatte meine Anmerkung in Klammern, meine Anmerkungen ausgeklammert, sag ich mal. Also ich hatte hingeschrieben, nach Auffassung der Piraten. Du kriegst gerade in Interferenzen unter. Sigi, du bist zensiert worden, keiner hört dich. Ich bin noch da. Oh, gut. Also das unserer sollte auch weg, sehe ich auch so. Auch durch Dritte, erst nach Aussage Zustimmung durch den zuständig sein. Auch das Meldegesetz ab. Ja. Weil ich wollte sagen, wenn du morgen die Pressemitteilung rausjagst, dann würde ich mit dem Versenden der Schreiben, sag ich mal, bis nächste Woche Mittwoch oder so da. Ich kann sie auch einfach jetzt rausschicken, weil die Adressen haben wir jetzt ja alle. Redaktion@, wie heißt das noch? Da fehlt ja noch was. Die müsst ihr alle bei mir schon drin haben. Redaktion@ Hallo Borken habe ich schon. Dann haben wir noch zu bieten Redaktion@ Borkener Zeitung. Dann haben wir noch BBV. www.redaktion.net.de. Bitte? www.redaktion.bbv-net.de. Ja, habe ich schon drin. Ich habe es hier, hat das bei mir schon erkannt. So, dann haben wir noch redaktion@wn.de. Hast du schon einen Kontakt für radio-wmw.de? Ich würde sagen redaktion@wmw.de, aber ich kann mal eben wmw. Ah, da bin ich nämlich gerade und unter Kontakt steht hier jetzt eigentlich, ist. Ja, ich habe da nur die Kontakt hier von dem, Herrje. Ich hatte mit meinem Schwager früher gesoffen, der Kerl, der mich interviewt hat. Horst Wotzler? Nein. Der ist Mitte 30, Anfang 30, Mitte 30, der Kerl, ist auch egal. Aber ich glaube, der ist eh freier Journalist, der hat da eh keinen Einfluss drauf. Also der hat auch die falsche Adresse, außerdem ist der SPD. Was hier noch fehlt, ist dieser Stadtkurier Bocholt. Der hat redaktion@meinstadtkurier.de. Ja, steht schon im Pad. Dann, David, guckst du mal eben nach, dann nach WMW, ob das richtig ist. Radio-wmw.de müsste es sein, ne? Ja, ist auch so, hatte ich wohl auch schon mal angeschrieben. Hallo Borken, Wochen, Borkner, Pressemitteilung, jetzt habe ich alle. Ja, aber dann kann ich sie theoretisch brauche ich jetzt nur auf Senden drücken. Ich kann das aber auch morgen machen, wie es beliebt. So hast du da jetzt noch irgendwas zugeschrieben? Also schickst du jetzt einfach nur so die Pressemitteilung weg oder schreibst noch irgendwas drunter von wegen, ja, bitte veröffentlichen, bla bla? Nee, nur die Pressemitteilung. Nur so. Ich würde das morgen Vormittag schicken, weil die sind jetzt gerade in der Schlussredaktion, dann geht das hier runter. Morgen früh für 12. Gut. Seid ihr damit einverstanden, wenn ich dieses Scheißwort kommissarisch weglasse? Ja, auf jeden Fall. Gut, danke schön. So, dann speichere ich das jetzt einfach nur als Entwurf, das Ding. Ach, ist das schön, wenn da zu viele zusammen machen. Das macht da echt Laune. Together we are strong and heavy. Bitte? Together we are strong and heavy. Jawohl. Und jetzt nicht aus Versehen auf Senden drücken, ne? Sichern. So, ist bei mir im Entwurf gespeichert und geht dann, was habt ihr gesagt, gegen Mittag raus? Also in Mammut war die Lokalreaktion meistens so besten, sagen wir mal, so 10, 11 Uhr, auf jeden Fall bis 12 Uhr unter der Linie. Ja, ich trage mir das einfach in meinen Kalender ein, für 10.30 Uhr PM versenden. Ja. Also ich habe für die Geschichte erschreiben an die anderen Meldeämter, würde ich einfach oben Piratenpartei nehmen. Also Piratenpartei da drin, und natürlich oder die ganz Pressesprecher. Wo meinst du jetzt? Beim Anschreiben an die Bürgermeister, sprich Einwohnermeldeämter. Ach so, verantwortlich für dieses Schreiben, meinst du? Ja. Ja, mein Name steht jetzt ja eh drunter, ne? Ja gut, den ist mir egal. Mit oben, ich habe das kurz schon mal irgendwas, weiß ich gar nicht, was gemacht. Ich will oben einfach Piratenlogo machen, Piraten zwei Borken, verantwortlich. Ach so, der Briefbogen meinst du jetzt? Yes. Ah, okay. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sowas besitzen wir ja gar nicht. Ah, ich habe sowas gemacht, wenn ich bin. Aber die einzige offizielle Person ist ja nun mal du. Bis zu 9.9. wird sich daran ja nichts ändern. Ne? Das ist wohl so, ja. Leider. Okay, aber eigentlich wären wir jetzt fertig, ne? Du schickst das Schreiben raus, alle sind mit dem Schreiben uneinverstanden, wir haben die Pressemitteilung fertig, dann könnten wir noch über was anderes sprechen. Ja, welches Anschreiben an die Meldeämter nehmen wir jetzt? Das hier oder das? Ich bin fürs Zweite. Weil da sind die Formulierungen einfach ein bisschen einfacher. Du meinst jetzt auch Tobias Unterschied, ne? Ich lese das jetzt doch mal eben gerade. Da steht unter beiden Tobias drunter. Also ich mache hier mal einen Text rum. Text drüber. Variante B und Variante A. Ich persönlich kann es beide nicht. Ich finde nämlich, also dieser Satz, es ist schon befremdlich. Ich bin der Meinung, dass wir das noch nicht bewerten sollten. Wir wollen die Städte und Gemeinde einfach nur fragen. Ich meine, die können sich denken, was wir wollen. Aber warum muss ich den, warum muss ich den gleich anpinkeln? Damit unterstelle ich doch mit dem Satz gleich, dass die Städte und Gemeinde, die machen das ja eh schon mal ganz falsch. Ja, kannst du umformulieren. Ich würde den Satz ganz rausmachen. Eigentlich schon, der ist nicht gerade nicht wirklich wichtig, aber dann würde ich als Frage noch einfügen, dann würde ich die einfach fragen, wie das mit der Widerspruchsregelung jetzt läuft. Also beziehungsweise welche Möglichkeiten hat der Bürger der Veröffentlichung seiner Daten zu widersprechen? Ja, das würde ich aber als Frage bei der Liste einfügen, oder? Also jetzt nicht... Nicht als Satz. Mach du einfach mal, ich mach mal weg. Mach ich mal, David. Das bei der Aufzählung würde ich das da mit rein. Ich finde die Idee ganz cool. Mach mal, David. Und Sigi, soll man noch so einen Satz beischreiben? Und im Übrigen finden wir, dass Beamten faul sind. Auf jeden Fall. So, um die Stimmung ein wenig zu heben. Bin ich voll dafür. Entweder so, also welche Möglichkeiten hat der Bürger, die Weitergabe seiner Daten zu verhindern, oder vielleicht irgendwie, wie kann der Bürger auf öffentliche oder auf die Zugriffsmöglichkeit seiner Daten Einfluss nehmen? Ich finde den auch gut. Der ist gut, könnte von mir sein. Da nimm den Satz oben aber ruhig. Auch raus. Also diesen Ja, wir müssen uns jetzt ja für eine Variante entscheiden. Jetzt lese ich dann doch mal die obere. Ich bin dafür, wir arbeiten jetzt mit der Variante B und machen die so fertig, dass es passt. Gut. A verschwindet. Wir haben jetzt nur noch eine Variante gut. Ja, was da jetzt steht, vollkommen. Also ich würde natürlich daraus ein persönliches Anschreiben machen, wenn ich schon die Adresse der Bürgermeister rausrufe, dann würde ich natürlich sehr geehrter Herr Bürgermeister bleiben. Ja. Hast schon recht. Gut, hat noch jemand irgendwas zu verbessern oder zu verschlechtern oder however? Stille. Also ich gucke da morgen früh nochmal drüber, wenn mir dann noch was einfällt, weil um die Zeit bin ich jetzt immer ein bisschen nicht ganz mehr so kreativ und konzentriert. Aber okay, können wir das denn so machen? Verabschieden. Genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Wir verabschieden dann, das. Genau, du siehst ja dann, wenn ich morgen früh noch was dran mache. Und das eben genau, so ist doch optimal. Wenn du noch was ändern möchtest, änder das. Aber ich glaube, wir beide sind Frühaufsteher. So war das, Harald, ne? Genau. Ich bin morgens im Geiste da auch wesentlich fähiger zu, soweit ich fähig bin. Also ich werde mich morgen am Mittag dann mit dem, was man da steht, beschäftigen und das werde ich machen. Dann lass uns noch mal kurz, wenn wir, also wir sind damit jetzt fertig, ja? Dann würde ich noch mal fragen, Harald hat, wir haben vorher noch kurz telefoniert, als wir gesagt haben, wir machen heute spontan Mumble. Harald hat darauf hingewiesen, dass es jetzt Zeit wird, unsere Einladung rauszuschicken. Ich bin heute 9, meinst du? Sollen wir die auch gleich mal fertig machen? Jo. Dann mussten wir das doch an den Trecker mailen. Wie war die E-Mail-Adresse noch? Verwaltung@, ja. Ja? Haben wir so ein fertiges Schreiben, Einladung, haben wir sowas schon mal irgendwie vorverfasst, damit wir das nicht neu erfinden müssen? Am besten, bin mir nicht sicher. Am besten gehst du mal ins Wiki und guckst, gibst da einfach eine Einladung. Ich guck gerade bei Google. Piratenpartei. Ja, 4 Wochen. Ich meine, lieber nicht. Wie so eine Einladung auszusehen hat, oder? Muss man dann nicht auf den, nur auf der anderen Partei, dass man auf irgendwelche Satzungen verweist und so weiter. Ich glaube, dass es so dramatisch nicht ist, aber Piratenpartei Stuttgart. Nee, ich glaube, die Einladung muss einfach nur rechtzeitig raus. Der Rest ist. Ach, das muss gleich eine Tagesordnung dabei sein, ne? Jetzt. Yes. Ich glaube, dass nicht, dass wir das jetzt aber schneller eben raushauen. So, Mitgliederversammlung. Ich versuche einfach noch was Schönes zu finden. Ja, dann nehmen wir die doch hier. Ich kopiere das jetzt mal eben rein, dann ändern wir die für uns ab. Und dann haben wir die auch schon fertig. Einladung, Mitgliederversammlung. Ach, dann soll man da mal ein eigenes Pad für machen, damit wir nicht durcheinander kommen. Dann haben wir das auch auf alle Zeiten direkt fertig. Bin ich hier angemeldet? Ich komme jetzt gar nicht in die anderen Pads rein, ne? Ah, doch. So. New Pad. Kommt ihr in die Pad-Übersicht? Jo. Warte, ich mach's gerade fertig. Einladung Mitgliederversammlung. So, dann guck mal rein. Oder soll ich eben einen Link schicken? Mach mal einen Link. Jo, kommt sofort. So, feel free to change. Also die Top hast du jetzt so reinkopiert, oder? Die Tagesordnung, oder was? Ja. Ja, das ist alles original. Wir können das jetzt, wir ändern das jetzt. Ach so, ja, weil vor gerade sagen, die Tagesordnungspunkte kamen mir gerade ein bisschen komisch vor. Ja, sag noch mal eben kurz, wann haben wir die Mitgliederversammlung? Habt ihr das Datum im Kopf? 9.9. Sonntag, 9.9. Ja. Mhm. Was ist denn so in einem Satz zusammengefasst der Zweck? Der Mitgliederversammlung? Ja. Der Zweck ist, dass wir darüber diskutieren, ob welche Kreisorganisationen wir uns geben wollen. Büropirat, Verwaltungspiraten oder ein Kreisverband. Besonders schön ist der Restaurant Willems hier in Butzbach. Ja, steht schon eine Location fest? Nein, es steht keine fest, aber ich mache das diesmal so. Ich rufe, während ihr da gerade schreibt, rufe ich jetzt mal eben hier in Oeding beim, beim Burghotel Pass an. und bucht das einfach. Und wenn dann jemand das anders haben möchte, dann kann er das ja machen. 28625830. Mir fällt gerade zu diesem Termin etwas ein. Und zwar ist an dem Wochenende die FlauschCon in Bielefeld, eine Veranstaltung, die jetzt gerade vorbereitet wird zum Thema piratige Kultur. Stefan, guten Abend. Und Tobias Stefan, passiert mal schnell. Also, die Kreisborkenpiraten hätten gerne einen Raum am 9.9. Ich gehe jetzt mal realistisch davon aus, dass wir 15 Personen sein werden. Wir sollten immer Platz haben für 30. Wir sind 85. Ich weiß immer nicht, wie viele davon alle kommen. Ja. Jo. Ja, hallo, ja, Stefan. Das weiß ich jetzt gar nicht, 9.9. Das kann gut sein, ja. Ja, wir sind Piraten, bei uns ist alles ungewöhnlich. Ja, ich guck mal eben nach. Moment, ich habe die Kollegen gerade auf der Leitung. Ich habe gerade das Burghotel Pass ran. Ist das sicher, dass richtig, dass das dass der 9.9. ein Sonntag ist? Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Pass. Rechte Frage. Was haben wir gesagt? Wie viel Uhr ist das Treffen? Hallo Kollegen. Ja, wie viel Uhr? Ich gucken gerade. 19 Uhr. 19.30 Uhr. 19 Uhr. Nee, wir wollten nachmittags das machen, denke ich. Aber bei mir ist sogar lieber abends. Ist nur eine Versammlung. Wieso die Frage? Was? Da gab es doch irgendwie einen Nudelko, oder? Ja, die Diskussion, die dauert halt in der Regel relativ lange mit so einem Quatsch. Ja, ich bin da, also. Mir ist das egal. Nein, okay. Ja, ich hoffe ja, dass alle verzehren, damit das Buchhotel auch Geld verdient, ne? Aber nichts Besonderes. Stimmt, okay. Ah, nee, es geht wirklich um eine Versammlung. Ich frage noch eben nach der Uhrzeit, ob das richtig war. Habt ihr das jetzt klären können? War es jetzt 19 Uhr oder war es früher? Wir sind uns da, glaube ich, noch nicht ganz einig. Es gibt irgendeinen Rudel darüber, das habe ich aber noch nicht gefunden. Und ja, gerade gesagt, okay, Frau Pass, sonst rufe ich nochmal den Notfall. Lassen wir 19 Uhr stehen. Gut, danke, tschüss. So, ist gebucht. Harald, was meinst du denn jetzt vorhin mit dieser FlauschCon? Also ich hatte eben noch den Hinweis, dass genau an dem Wochenende, 8.9., die FlauschCon in Bielefeld stattfinden wird. Das ist eine Veranstaltung zu piratischer Kultur und ich bin damit im Organisationskomitee. Ich habe gerade gesagt, am 8. Also bei 19 Uhr kann ich das vielleicht schaffen, dass ich von da rechtzeitig loskomme. Das wäre ja ziemlich blöd, wenn du nicht da sein könntest, ne? Eben, ja. Hast du nicht gerade gesagt, 8.9.? Der ist zweitägig, 8. und 9. Wobei die normalerweise müsste die eigentlich am Nachmittag fertig sein. Also 19 Uhr dürfte dann kein Problem sein. Wie offiziell ist denn der Beschluss dann gewesen? Das ist lange ausgedudelt worden, ne? Sehr lange. Da waren, glaube ich, 6 oder 7 Aufwandmöglichkeiten. Also ist hauptsächlich ja deshalb ausgedudelt worden, weil ja Bauer Jud unbedingt aus den vorherigen Terminen raus wollte, die wir eigentlich für Juni oder Juli vorhatten. Ja. Da gab es eben als einzige Alternative später, war, glaube ich, eben dieser 9. September. Mhm. Ja, also 19 Uhr muss ich sagen, wenn wir also abends auch lieber, weil ich morgens noch auf einer deutschen Meisterschaft bin. Ja, ich weiß nicht, ob wir das nicht schließen können, aber Haralds Einwand finde ich ganz unerheblich. Wenn du da so einiges zu diskutieren hast, dann ist 19 Uhr vielleicht ganz spät. Also ich glaube, dass wir das jetzt einfach mit 19 Uhr jetzt mal so vorschlagen können und dann können wir ja nach einer Gegenrede fragen. Ich habe da kein Problem mit, weil ich komme an dem Tag aus Bad Meckenheim, am aktuellen. Aber ich bin dafür, dass wir das gemacht haben. Ich habe tatsächlich 9.9. 13 Uhr habe ich hier reserviert. Warum auch immer 13 Uhr? Wir brauchen den ganzen Nachmittag dafür. Ach, ich... Also so wie die unsere Besprechungen in letzter Zeit laufen, mache ich mir da wenig Sorgen. Ja gut, wir sind aber jetzt immer mit einer kleinen Runde, ne? Da werden wir ja dann in Sicherheit mehr sein. Ne? Ja, und da kommt natürlich dann dazu, dass auch durchaus auch ganz andere Meinungen da aufkommen werden. Das kann natürlich in der Tat dann sehr viel mühseliger werden, aber gut. Außerdem müssen wir noch klären, wir brauchen eine externe Unterstützung dafür. Ne? Wir brauchen Versammlungsleiter, meinst du? Genau. Hat jemand einen Vorschlag? Ja, angefangen bei Klaus Hammer. Das wäre natürlich ein naheliegender Kandidat. Ja. Oder sonst unser beliebter Mike Nolte, der macht sowas ja auch immer gerne. Ich wäre für Klaus Hammer. Ja, das können wir heute klären. Der ist ja heute in der Vorstandssitzung gleich. Ja, also nimmst du das in die Hand, ob der die Versammlungsleitung macht? Ja. Okay. Hat jetzt Anne den Google da gefunden? Welche offizielle Zeit wir im Moment haben? Also grundsätzlich mal die Frage, falls der Klaus Hammer jetzt nur das Wochenende danach kann, gibt es bei euch da irgendwelche Probleme an dem Wochenende danach? Ah, wir können das nicht mal eben alles einfach umwerfen, dann müssten wir eine erneute Studie schauen. Nein, wenn Klaus Hammer sagt, er kann nur am 15. oder 16., können wir dann gerade nochmal ein Doodle bis nächsten Montag laufen lassen. Also für mich ist das okay, ob das für mich am Sonntag um 1 Uhr ist oder um 19 Uhr, das kriege ich für Sonntag alles hin, also ich bin da total unkompliziert. Du brauchst doch nur dreimal überschlagen und die Treppe rauf. Ja gut, die Entfernung ist dabei nicht der Punkt, aber ja. Mir ist das auch egal. Nur durch Fragen aus haben wir auf jeden Fall heute Abend. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich angesetzt worden für 13 Uhr, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir auch einen ganzen Tag darüber diskutieren werden. Wobei zum Beispiel zur Frage, ob Kreisverband oder Büropirat, ist für mich alles ausdiskutiert. Also ich muss da nicht mehr lange drüber lamentieren. Ich werde für den Kreisverband stimmen und und dann kann man ja sehen, was daraus wird, was die anderen abstimmen. Wenn es dann der Büropirat wird, können wir da dann stramm weitermachen. Ich gehe doch davon aus, dass du ein entsprechendes Statement vorbereiten wirst. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so in den Vordergrund schieben möchte. Ja, ich werde natürlich meine Meinung sagen und dass ich das entgegen der Meinung von Mike Nolte zum Beispiel für sehr wichtig halte, was die Außenwirkung ist und dass ich auf der Straße nicht immer dafür kämpfen möchte, dass wir ja anders sind als Piraten und ich würde mich da schon ganz gerne in die Reihe der Etablierten einreihen und sowas ganz Klassisches gerne haben wie KV, weil ich gerne über Themen reden möchte und nicht über Organisationsformen. Und wenn man immer wieder gefragt wird, warum habt ihr denn keinen Kreisverband, finde ich das eigentlich ziemlich blöd. Das ist der Grund, warum ich einen Kreisverband will, das ist in wenigen Worten gesagt. Ja, dass wir uns da jetzt hier, glaube ich, alle nicht in der... möchtest du dich schon positionieren, David? Ja, also so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, hatte ein Büropirat auch alle Vorteile von einem Kreisverband. Du hast quasi sonst keine Nachteile, das ist richtig, ja. Der Vorteil von einem Büropiraten war eben noch, dass es den Landesverband kein Geld kostet. Ja, und finde ich jetzt gefühlsmäßig alles ein bisschen schlanker, wenn wir da drei Büropiraten haben, anstatt einen Kreisverband, wo wir dann ja einen Vorsitzenden brauchen, einen Stellvertretenden und wenn wir das als Körperschaftler irgendwie noch eintragen lassen, brauchen wir da, glaube ich, irgendwie einen richtigen Vorstand. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schatzmeister und dann auch den entsprechenden Jahresabschluss über Notar entsprechend oder Wirtschaftsprüfer. Genau, und das macht er dann, deswegen kostet es ja 150 Euro, was der Landesverband dann bezahlen muss im Jahr. Ja. Den Schatzmeister, den hätten wir ja schon. Ja, aber ich bin auf jeden Fall, aus meiner Sicht bin ich dafür, dass wir auf den ersten Schritt erstmal die Verwaltungspiratenlösung nehmen sollten. Und wenn wir dann tatsächlich es schaffen, die Leute zu motivieren, die wir im Kreis haben, sodass wir eben dann wirklich 50, 60, 70 Piraten haben, die in irgendeiner Form, wie auch immer, aktiv sind, dann können wir dann gerne einen Kreisverband gründen. Aber deswegen brauchen wir jetzt diskutieren. 10 Leuten, da bin ich nicht für. Gut, müssen wir jetzt diskutieren, können wir an dem Abend machen, aber für mich gilt dann eben auch, ich stürze mich von der Brücke, wenn nicht das entschieden wird, was ich mir wünsche. Um nicht zu sagen, mir am Ende eigentlich nicht egal, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir arbeiten können und die Adressen kriegen. Das kriegen wir auch beim Büro Piran. Wichtig ist einfach nur, dass wir eine Organisationsform haben und dass wir auch Arbeit, auch offiziell auf verschiedene Leute verteilen können. Gut. So, guck da, Abstimmung über die Organisationsform, Unterbreitung von Kandidatenvorschlägen. Das heißt, an dem Abend wählen wir ja nichts. Wir wollen ja an dem Tag nur entscheiden, was wir machen. Oder wählen wir schon im Abend Büropiraten? Das machen wir nicht, oder? Doch. Ich denke, doch? Sollten, wenn wir eine Kreismitgliederversammlung haben, sollte man dann auch wählen. Finde ich aber auch, ja. Weil es geht ja darum, dass wir arbeitsfähig werden und sonst müssen wir das okay, gut, stehen. Okay. Okay, dann Top 7 Wahl eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Das ist ein bisschen vorgegriffen, finde ich. Ja. Für den Bundespräsidenten, bitte. Ja, ich schreib's rein. Kanzlerkandidaten. Ja. Nein, wir fangen mit dem höchsten Amt im Staate an, dem Bundespräsidenten. Da hat der Harald natürlich recht, ne? Möglichkeit zur Vorstellung des der Kandidaten, des der und seines Wahlprogramms. Möglichkeit der Vorstellung der Kandidaten, schreibe ich mal. Der Kandidaten. Das heißt, die Unterbreitung, nee, Abstimmung der Organisationsform und der zu wählenden Ämter, ne? Wenn wir denn die Büropiraten wählen, dann müssen wir auch dann in der Abstimmung zur Organisationsform festlegen, was wir überhaupt, wen wir überhaupt wählen wollen, ne? Nicht wen wir wählen wollen, welche ja. Posten wir vergeben wollen. Ja, klar. Ja, erst was, dann wen. So ist es. Möglichkeit zur Vorstellung der Kandidaten, Wahl der Kandidaten. Top, wir haben ja einen Top frei. Soll ich auf Top 8 Wahl der Kandidaten und Top 7 Rückzug ins Hinterzimmer zur Abstimmung für die Wahl der Kandidaten setzen? Das ist der Top. Punkt, wo ihr, das ist der Punkt, wo ihr lachen müsst. Ja, genau. Also, aber ich war mir gerade nicht so ganz sicher. Vorschlagen, David. So in Bier oder so. Bitte? Ich wollte gerade einen Ausscheidungswettkampf vorschlagen, also wer irgendwie so am meisten Bier trinken kann. Ah, und der wird dann gewählt? Und der zum Schluss steht. Ja. Okay. Wir denken drüber nach. Okay, kommen wir dann mit den Tops hin und Wahl der Kandidaten. Top 8 Sonstiges. Oder brauchen wir noch was? Wenn wir die Kandidaten gewählt haben, ist Feierabend. Jeden Stadt dann noch was von Vertrauenspersonen. Ich glaube, das müssen wir auch immer haben. Ne? Und wählen wir einen Versammlungsleiter? Ich dachte, den haben wir dann vorher feststehen. Der wird eigentlich dann gewählt. Da muss er auch, ja. Also, das läuft ja in der Regel sehr undemokratisch. Wenn der Klaus Hammer da ist, wird er in der Regel gewählt. Ja, gut. Also eine reine Formalität. Ja, das ist eine Formalität. So wie bei den Etablierten, genau. Die Vorzahl. Nein, aber also... Wie gesagt, Tobi, eben stand da noch was von Wahl von irgendwelchen Zweitvertrauensleuten und so weiter, die müssen dann ein Protokoll, glaube ich, gegenzeichnen. Da stand eben auch noch was von drin. Echt? Da hast du jetzt eben rausgelöscht, mit rausgelöscht. Oh, das ist ja doof. Wenn ich jetzt die Seite Einladung zur Mitgliederversammlung... Ich gucke eben nach. Tatsächlich, Top 8. Das war der Top. Ja, dann müssen wir den noch wieder reinbauen. Was machen die Vertrauensleute? Ja, die müssen hinterher, das ist so, ne, die bürgen dafür, dass alles auch so stattgefunden hat. Ach so, also nur, es geht dann um den Abend nur, nicht dauerhaft, sondern nur, ja. Okay. Auf das Konto des Landesverbandes. Punkt. Natürlich ist es auch möglich, bei der Akkreditierung zu bezahlen. Wie können wir denn akkreditieren? Das Klaus Hammer kann das. Auch schon gestellt. Ist denn da Wissen, die wir vorher kriegen, über die Mitglieder? Nein, die kriegen wir nicht. Also der Ablauf ist ja so, du musst eine Datenschutzverpflichtung unterschreiben, da musst du noch eine Schulung machen, die habe ich auch noch nicht gemacht. Der nächste Termin steht an. Und dann könntest du, glaube ich, akkreditieren. Aber der Klaus Hammer könnte akkreditieren, ne? Als Vorstandsmitglied muss er das können. Ja, auf jeden Fall. Aber du musst ja in irgendeiner Weise sicherstellen, dass die Leute, die da abstimmen, auch abstimmungsgerecht sind. Klar, klar. Deswegen müssen ordentlich akkreditieren, keine Frage. Sonst hast du nicht ja so ein, wie soll ich mal sagen, so ein Landwirt, der sich das Ganze profitiert. Ja. Ja. Ich muss einstimmig gewählt. Gut, okay, ich muss mal weiter, aber ich gucke mir das morgen früh auch nochmal an, wenn ich mit Klaus Hammer gesprochen habe und mache entsprechende Notizen in das Pad rein. Ja. Gut, alles klar, Harald. Bis bald, tschüss. Tschüss. Ja, ich glaube, der Harald hat das gerade gar nicht gelesen, der wird es dann morgen früh sehen. Ich gucke gerade nochmal. Zeile 29. Na, das Ober können wir ja wegnehmen, wenn du möchtest. Ja, lieber Haupt. An Haupt und Gliedern. So. Gut, da guckt Harald sich das noch an und schickt es dann im Zweifel raus. Genau, aber ich hatte mir irgendwie vor in den letzten Monaten immer was gecached hier, wenn Rhein-Sieg-Kreis oder so neu gegründet worden ist, dann ist Vergleich das nochmal. Du meinst die Einladung, oder was? Genau, Einladung und Ablauf und solche Sachen. Ah, okay. Ja, das ist eine Einladung von einem Kreisverband jetzt am 30.09. Also das Ding ist eigentlich recht aktuell. Ja, ja. Aber egal, guck, mach mal, was auch immer. Boah, waren wir jetzt fleißig, oder? Total. Ja, sollen wir abschließen oder haben wir noch was? Eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Ciao. Danke gleichfalls. Tschüss.